hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Pop. Hört ihr das? Prepper preppen gern im Keller. Sie wollen gern polarisieren. Aber Scheiße kann man nicht brulieren. Ihr hört das. Pop. Ich weiß, dass ihr das hört. Es poppt, es koppt. Ist zwar ein Wunder, dass in dieser Bude überhaupt was funktioniert, aber das kann ja nicht die Dauerentschuldigung für mangelhafte Mindestqualität sein. Ich werde mir daher ganz gewiss ein Mikrofon-Pessar kaufen, oder wie die Dinger immer heißen. Versprochen. So ein Plop-Kopf-Filter oder plop-abweisenden Überzieher für den Mikrofonkorb. Ihr wisst, was ich meine. Dann klappt's vielleicht auch mit der Aussteuerung. Sorry, bis dahin. Genug des Mimimis. Diese Woche erreichte mich eine überaus beunruhigende Nachricht. Der Jack! Irgendwas stimmt mit Hasi nicht! Oh nein, lass mal sehen. Und? Moment. Und? Moment. Und? Tja, mein Kind, da kann man leider nichts mehr machen, obwohl es gäbe da noch eine Möglichkeit. Meisterlampe, der gemeine Feldhase. Langlöffliger, dauermümmelnder Urahn des Osterhasen scheint sich hakenschlagend aus der deutschen Agrarlandschaft zu verabschieden. Unbestätigten Quellen zufolge leben in Deutschland lediglich nur noch lächerliche 2 bis 3 Millionen Feldhasen. In den 60er Jahren sollen es 10-mal mehr gewesen sein. Aber wie muss es da erst Feldhamster, Feldmaus und Feldfrucht gehen? Ruinen ehemaliger Gehöfte, verdorrtes Land, Tundra, Wüste, Bodenerosion. Ab und an das Gerippe eines Ackergauls und alle 1000 Meter ein Windrad, das wegen des anhaltenden Sturms die Flügel gestreckt hat. Stattdessen Windhosen, die mit ihren quirligen Staubfingern bedauernd die tote Erde, die Gräber toter Pferde streicheln. Weg mit den trübsinnigen Gedanken. Zurück zum Feldhasen. Um den dramatischen Rückgang von Feldhase und Co. zu stoppen, er steht mit anderen als gefährdete Art auf der roten Liste, hat nun der Nabu e.V. via Twitter in Klammern @nabu_de dazu aufgerufen, eine Sprachnachricht ans Europaparlament zu senden. Und diese Sprachnachricht könnte sich nach den Vorgaben der Seite ungefähr so anhören. Tag auch. Mein Name ist der Jack aus Dosenhausen. Ich hätte dann gern, dass Sie sich für eine naturverträgliche EU-Agrarpolitik einsetzen. Bei uns in der Gegend ist nicht mehr sehr viel mit Hecke, Bäume, Natur und so. Dieser halb und dester wegen ist auch kein Platz für Vögel, Insekten und Feldhasen mehr da. Jetzt kommen Sie ins Spiel. Als mein Mitglied des Europäischen Parlaments sollten Sie sich für mehr verpflichtenden Platz für die Natur auf allen Feldern und Wiesen einsetzen. Danke und Nummer hinne. Heute Abend gibt's übrigens Hasenpfeffer. Oh ja! Das Rezept. 2 Kilogramm Hase, Salz und Pfeffer. Lavendel, 2 zerdrückte Knoblauchzehen, 2 geviertelte Zwiebeln, 5 Wacholderbeeren, 2 Gewürznelken, 50 Gramm Rosinen, 7 Oliven, 1 Teelöffel Zucker, 250 Gramm Speck zerhackt, 250 Gramm Beef Jerky und zu guter Letzt 1 Liter Rotwein. Den Hasen dextern, also in Stücke teilen, salzen, pfeffern. Speck in der Pfanne auslassen und Hasenstücke anbraten. Wichtig, ständig rühren. Nach 10 Minuten Hasenstücke herausnehmen. Beef Jerky im Speckfett leicht glasig werden lassen. Nu wird in einem großen Topf wechselweise geschichtet. Beef Jerky, Hasenstücke, Gewürze und das Ganze mit Zucker bestreuen. Den ganzen Kladderadatsch festpressen und zum Schluss mit Rotwein aufgießen. Den Topfinhalt zum Köcheln bringen und gut 2 Stunden vor sich hin blubbern lassen. Dann den Topf und ein paar Löffel auf den Tisch stellen. Guten Appetit! Alternativ, zum Beispiel bei Hasenmangel, können anstelle des Feldhasen auch Dachhasen, Stallhasen oder Kaninchen verwendet werden. Der Fantasie sollen an dieser Stelle keine Grenzen gesetzt sein. Eine Anmerkung zum Schluss: Schmunzelhasen jeder Couleur und Hasen mit Glöckchen haben sich in dieser Kreation nicht bewährt. Und wo wir gerade beim Thema sind, etwas in eigener Sache. Neulich fragte ein Hörer, was Zweck dieses Podcasts sei. Gute Frage. Die Kurzfassung: Für mich ist es ein neues, experimentelles Projekt. Die Langfassung: Für diejenigen, die Zeit und nichts Besseres zu tun haben: Was war? Am Anfang, Jahre her, frug mich Tünnes, ob ich Bock auf einen Podcast hätte. Ich hatte keine Ahnung, er dafür aber das Equipment, und so trafen wir uns, um über Geocaching zu sinnieren. Viele Podcasts gab es damals nicht zum Thema und ich wurde zu dieser Zeit eigentlich nur auf 2 aufmerksam. Da waren die Dosenfischer, Aber und Sandmann sitzen im Klammer auf zwischen den Klammer zu Küchenstudio rauchen, klimpern auf der Tastatur und reden recht aktuell übers Hobby. Und da waren die Doppel-O-Agenten. Olli und Ocean befinden sich nahe der Tellerrückgabe in der geheimen Versorgungsbasis und reden nicht ganz so aktuell übers Hobby. Plötzlich waren wir da. Tünnes und TJ, in Klammern Jäger, sitzen auf dem Hochsitz, warten auf die Dämmerung und die Gelegenheit zum Schuss. Und vertreiben sich bis dahin die Zeit mit perspektiv wechselnden Themen um das Hobby. Ein Intro? Haben wir ein Intro? Nee. Haben wir doch, nicht. Doch, wir haben ein Intro. Wir sitzen wie üblich hier am indizierten Stock, am dicken Stock, womit wir jetzt wieder erstmal ab 18 hörbar sind. Auf unserem Hochsitz. Auf unserem Hochsitz. Und freuen uns. Und haben gerade eine schlecht gewartete Dose gefunden an unserem Hochsitz. Das muss man sich mal vorstellen. Ist nicht gut, ne? Dann haben wir hier unsere jagdliche Einrichtung. Und da legt tatsächlich einer ein Paddling hin. Und dann wartet er noch nicht mal sein volles Logbuch. Da sind schon Zettel von anderen dazugelegt worden, weil das Logbuch voll ist und sich der Owner nicht kümmert. Ich weiß nicht, sollen wir das Ding archivieren? War heute schon einer da? Ich gucke mal eben. Das letzte war der 16.01. Stell die mal hier weiter rüber. Und das andere kann ich nicht lesen. Das ist ein Trauerspiel. Das ist so irgendwie... Ich weiß auch nicht. Tja. Ich werde das jetzt mal logen. Ja, log mal. Ja. Log mal. Log mal. Trag dich mal ein. Wobei, loggen ja ein deutsches Wort ist nach deiner Definition. Genau. Im Übrigen, ne? Needmain braucht hier Wartung, ne? Hier, aber braucht hallo. Wartung. Braucht Wartung. Das braucht aber sehr Wartung hier. So, 16. Heute ist echt der 16. Unfassbar. 1.11. Waldatmosphäre, Pausen. Ein etwas anderes Konzept, das eine gewisse Zeit funktionierte. Das Schöne, ich musste mich um nichts kümmern. Tünnes hatte das Equipment, die Ahnung, den Webspace und meine Aufgabe bestand lediglich darin zu quasseln und einen Teaser zu schreiben. Alles hat seine Zeit und irgendwann war es dann vorbei. Nicht so der Podcast-Virus. Diesmal suchte ich und fand einen Flügelmann in Floh. Dosenhausen war geboren. das bewährte Konzept, zwei Kescher unterhalten sich über das Hobby. Der Ort variiert, denn Dosenhausen kann überall sein. Ein Parkplatz, ein Event, ein Balkon, eine Küche. Diesmal kümmerte sich Flo um die Aufbereitung der Aufnahme und die Webseite, während ich mich um die Technik und den Teaser kümmerte. Ja, ich kann das ja nicht. Früher hat das ja immer irgendwer anders gemacht und jetzt muss ich drücken. Ja, aber du hast wenigstens mehr Erfahrung als ich. Das letzte Mal, wo ich probiert habe, irgendwas mit Podcast zu machen, das ist voll in die Hose gegangen. Wieso? Hör bloß auf. Das war einfach ein kläglicher Versuch. Man wollte da mal so ein bisschen, wollte was ausprobieren und das ist komplett in die Hose gegangen. Hab ein Interview mit einer Sockenpuppe. Übersteuert. Das geht ja auch schon wieder gut los. Ja, schön, hey. Schönen guten Tag. Was? Tag. Wir haben uns doch schon begrüßt. Mhm. Aber die Hörer nicht, ne? Richtig. Okay, ja, Entschuldigung. Schönen guten Tag. Geht doch. Nummer 4. Was? Nummer 4. Ja, heute. Mhm. Nummer 4. Okay, Nummer 4 lebt. Da gab es noch, ich bin 4 oder ich bin Nummer 4. Ja, aber... Ach nee, es war Nummer 5 lebt. Nummer 5 lebt, ja, genau. Ja, und ich bin Nummer 4 war dieser andere Pseudo-Film da. Ja, also willkommen in unserem heutigen Filmkritik-Podcast. Nein, machen wir nicht. Nee. Machen wir nicht. Aber ich war neulich bei Scotland Yard. Nee. Ich war bei Scotland Yard, ja. In London. Nein. Ah, okay. Aber es gab trotzdem leckere Brötchen. Ja, es ist windig. Ja, und? Deswegen wollte ich da jetzt so langsam haben. Ja, ist auch logisch. Also, ja. Das passiert halt, wenn man mitten auf dem Mega auf die Idee kommt, einen Podcast zu machen. Ja, muss ja mal sein. Ja, warum denn nicht? Genau. Aber schön muckelig und klein. Also hier nicht dieses komplett so auseinandergelaufene. Vielleicht sollten wir den Leuten überhaupt mal sagen, wo wir gerade sitzen. Nämlich mitten im Indianerdorf. Um uns rum sind Tippis und Leute und Fahrräder und Vögel und Wind und Wald und Feuer brennt und nebelt hier so ziemlich alles ein. Ja, also über Atmo werden wir uns heute nicht beschweren können, da haben wir nämlich genug. Richtig. Wenn du gegen den Tisch stößt, dann wirst du es nachher, wenn wir es nicht mehr vernünftig normalisieren können, weil dann müssen wir den Peak rausholen, weil... Ich werde nicht gegen den Tisch stößt. Gut. Nur weil du ja eben schon wieder die Kippen draufgelegt hast. Aber das ist so ein Raucherding, ne? Sag mal, ich höre die ganze Zeit nur von deiner Seite mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Naja, das ist ja nur, um deinem vorzubeugen. Nee, also... Xanten hingegen vom Gelände her zu groß, ziemlich zerrissen und, naja, die üblichen drei Probleme, ne? Die ist... Also, nochmal, Xanten hätte ja das Mega-Event ever werden können, wenn. Aber dazu müsste ich etwas weiter ausholen. Ich meine, du kennst das, ich weiß nicht, ob sich die Hörer noch dran erinnern wollen oder vielleicht auch gar nicht dabei gewesen sind, aber... Naja, du erinnerst dich noch an den Einzug der Vereine oder der Länder oder was auch immer, weißt du, so da kamen also ja diese Grüppchen von Leuten in dieses Kolosseum, in diese Arena, in dieses, ja, also unten in den Sand. Sie zogen ein und alles, was man hätte tun können, machen müssen, wäre gewesen, Tore zu, Löwen rein, zack. Wie ein Historienfilm, das hätte niemand mehr toppen können. Nein, gab es nicht. Und? Stattdessen kam irgendwann später Gladiatoren, ja, genauso angezogen wie diese Gladiatoren, die ich aus jedem gängigen Historienfilm kenne aus dieser Zeit. Und sie hatten Lanzen und sie hatten Schwerter und sie hatten... Ja, und bekämpften sich und machten und taten und dann strauchelte einer im Zweikampf und der andere half ihm auf, anstelle seine Chance zu nutzen Die ganze Aktion, kein Blut, nix. Also, keine Löwen, kein Blut. 2 Punkte. Aber dann. Dann war da ja noch der Hort. Du erinnerst dich an den Hort. Ich erinnere mich auch nicht an die Stimme. Ich erinnere mich nicht an den Hort, weil ich war nicht in diesem Hort. Muss ich noch ein Stückchen weiter ausholen? Nein, wir hatten ja schon mal diesen Beitrag über Cretenons. Also es gibt Leute, und das sei ihnen noch unbenommen, die haben diese großen Signal-Frösche und ziehen die an und putzen die raus, und das ist ja auch in Ordnung. Kann ja jeder machen. Ich habe ja auch meine Frösche, und du weißt ja, ich hab hier meinen Stunt-Frosch, und ich habe dann den Frosch in der Dose, also wie Diogenes, dieser Philosoph, du erinnerst dich. Ja, ist ja auch in Ordnung. So, nur diesmal konnte man seinen Frosch, damit man ihn auf dem Event nicht immer mit sich rumtragen musste, in einem Hort abgeben, also so ähnlich wie in einer Kindertagesstätte, ne? Nur dass die wesentlich lieber waren, weil die hockten da ja nur rum. Die können nämlich nicht reden und sich auch nicht bewegen. Das ist nämlich ein totes Plüschtier, weißt du? Hübsch angezogen, aber okay. So, und die waren da jetzt und hatten, glaube ich weiß es gar nicht genau, alle eine Nummer, oder zumindest konnte man sie zuordnen, wie auch immer. Und die Leute, die dann in diesem Hort waren, die konnten sich dann den Schönsten raussuchen. Und ja, der Allerschönste und der mit den meisten Stimmen, der wurde, so wenn ich mich jetzt recht entsinne, am Schluss prämiert. Er durfte einlaufen. Nein, die sind gar nicht eingelaufen, die waren nachher genauso groß wie vorher. Aber nichtsdestotrotz, also ich erinnere mich noch an die Bühne, an eine Protagonistin auf der Bühne, die ja selber so einen Frosch, ich nenne es mal Froschix, sollte wohl eine Froschin sein, aber diese Frösche, die sind gendermäßig eigentlich nur an den Klamotten, die sie tragen, zu erkennen, weil ansonsten sind es Froschixe. Die haben also nichts, wo man jetzt sagen könnte, Männlein, Weiblein oder irgendwie unbestimmt. Und im Gegensatz zu deinen Fröschen haben diese Frösche sogar Facebook-Seiten. Wie auch immer. Auf jeden Fall, auch das sei ihnen unbenommen. Nur, jetzt kommt die... Was ist denn das da für ein Vieh? Da, dieses lange, mit diesem ewig langen Dornfortsatz hinten. Hier, wie heißen diese Wespen? Das ist keine Wespe, die hat ja keine Flügel. Aber das ist auch so ein Ding, die hat so ein ewig lang, ne? Da sticht die in irgendwelche Viecher und legt dann ihre Eier, ne? Ja. Geil. Ja, nichtsdestotrotz also. Auf jeden Fall ging dann die Protagonistin mit ihrem Froschix auf diese Bühne und bar jeglicher bauchrednerischen Talentes sprach sie mit verstellter Stimme für ihr Froschix und gab die Gewinner des Froschhorts Preis. Und da war für mich irgendwo dieses Event zu Ende. Und auch ich glaube auch, kennst du diese römischen Götter? Bist du mit römischen Göttern so Mars, bewandt? Mars, Juno... Wer ist denn der für Wetter? Das weiß ich leider nicht. Also das römische Äquivalent zu Thor. Ja, als wir aus dieser Arena raus waren, da kam plötzlich so ein Megasturm und ein Megaregen und ich weiß nicht, also der Himmel tat sich auf, als wollte er uns etwas sagen. Ja. Nämlich, dass es dann doch nicht das Event ever, ever, ever war. Ja, und so ist mir Xanten in Erinnerung geblieben. Coins waren schön, Leute waren nett, Gespräche waren auch hübsch, viel Spaß gehabt. Aber keine Löwen, kein Blut, so viele grüne Frösche. Punkt. Ja, man kann nicht alles haben. Und heute sitzen wir hier auf dem Tipi. Da sind die Protagonisten viel weniger indianisch angezogen. Es funktionierte leidlich, aber irgendwann schlug das Schicksal zu und dann war es auch hier vorbei. Nicht so der Podcast-Virus. Tja, und nun sitze ich hier, diesmal allein. Solo-Podcasts haben in meinen Augen aber einen großen Nachteil, denn sie haben keine Dynamik. Wenn du alleine über was redest, dann weißt du in der Regel genau, was passiert. Du hast ein Konzept, aber thematisch deine subjektive Ansicht. Spontanität ist eher selten. Anders verhält es sich mit einem oder mehreren Gegenparts. Mehrere Meinungen und du weißt nicht, was als nächstes gesagt und vor allen Dingen nicht, wie es gesagt wird. Wenn du hängst, kann jemand einspringen. Alles, was gesagt wird, ändert deine Denke und inspiriert dich. Man spielt sich Bälle zu. Wie zum Beispiel im Jahr 2011, als wir auf dem Hochsitz über das Cachen im Jahr 2020 sinnierten. Keine Reflektoren, sondern so selbstleuchtend grüne, was weiß ich, irgendwas, so Thoriumstreifen. Aber man könnte halt so ein Ding dahin legen, wo kein Auto hinkommt, kein vernünftiges, normales. Dein Auto kommt überall hin, ich weiß. Aber nee, auch nicht überall. Also ich würde mir nicht einbilden, damit in Höhen von 8000 Meter zu fahren oder so. Kann er nicht. Eiger Nordmann kann er nicht. Also, kann er nicht. Ja. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ja, Scheißkarre, oder? Ja, geht einfach nicht. Das ist blöd, aber nichts ändern. K2 kann er nicht. Da musst du dann schon so ein Auto mit separatem Einzelrad-Dings da, wie jetzt hier so eine Firma aus Bayern in ihrem Allrad da drin hat. Da wird jedes Rad irgendwie einzeln sensorisch angesteuert und gemacht und getan und optimale Kraftübertragung überall hin. Ja, ist halt so. Meinst du, damit kommst du die eigene Nordwand hoch? Keine Ahnung. Wird sich zeigen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber es wird wahrscheinlich irgendeinen geben, der es aus Geltungsbedürfnis versucht. Ja. Und wenn es der Hersteller selber ist. Genau. Ja, wo wir schon bei solchen Fiktionen sind. Wo geht die Reise hin? Erinnerst du dich noch damals so an diese ersten Computerspiele, so Teletennis für den Fernsehen in Schwarz-Weiß so? Ja. Ja. Oder Text. Pong hieß das. Text. Pong hieß das Spiel. Text Abenteuer für den PC, so diese. Bevor es Grafik gab. Jetzt bist du ja schon bei PC. Geh mal zurück, Commodore 64. Ja. VC20. Genau. So. Heute. Du spielst auch, ne? Nee, so ich spiele nicht. Doch. Ja. Geschichte, Grafik, schärfer als die Realität. Nee. Doch, klar, nicht? Nee. Wie war es denn damals mit den ersten Geocaches? Weißt du noch, wie die waren so? Überschaubar. Es gab nicht viele. Wie wird das werden? Geocaching 2020. Das wird genauso überschaubar wieder werden. Dieser Hype, den wir jetzt haben, der nimmt irgendwann wieder ab. Und dann ist es wieder ein kleines Spiel für eine kleine Gruppe. Meinst du? Ja. Also heute haben wir so echte Dosen mit Logbuch und Tauschzeugs. 2020. Virtuelle Dosen, die du aktiv vor Ort finden müsst, ne, so. Aber halt virtuell. So, heute rennst du mit deinem Navi rum und damals hast du so ein GPRS-Display in Telefon-Freisprecheinrichtung integriert, Schwenkdisplay vorm Auge, Brille eingespiegelt, so. Und dann brauchst du nur an den Punkt gehen, dann macht das Plipp und du hast es. Glaubst du echt, wir sind schon so weit? GPS-Mission. Ja, die sind ja tot, oder nicht? Gibt's nicht mehr. Server ist aus. Ja. Oder heute suchen, weißt du, wir greifen heute noch so in diese Pissecken rein, ne? So von Hand. Müssen es über Handschuhe. Dann vielleicht hast du so einen elektronischen Handschuh, weißt du so? Du gehst einfach dahin, hast das ja wie gesagt in der Brille eingespiegelt und drehst so virtuell die Wurzel um und ha, gefunden. Meinst du? Das wäre ja klassisch GPS-Mission gewesen, aber. Ja, die hatten nicht so einen Handschuh, die hatten noch nichts eingespielt. Ja, die hatten keine Handschuhe, aber das hätte man schon machen können. Ja, wie denn? Da, wo du GPS-Mission spielen konntest, da gab es keine Wurzeln. Ja, hast du mal versucht hier im Tage noch raus in den Wald? Lass sie doch in der Stadt. Ist doch super. Ja, aber dann ist haben wir hier endlich wieder Ruhe. Aber dann musst du es ja wirklich in eine Brille einspiegeln, weil sonst hast du die virtuelle Realität nicht. Du kannst ja keine Wurzel umdrehen, wenn du irgendwo im Parkplatz stehst. Ja, dann spielst du in die Brille ein. Ja, aber das hat aber nicht funktioniert. Darum sind die jetzt auch weg. Oder? Ja, eigentlich schon. So, und heute loggst du im Logbuch im PC, ne? Was machst du dann? Hast du dann so eine Standortbestimmung und so ein RFID-Komponente so? Chirps, also du gehst da einfach hin? Dir? Chirps? Ja, chirps du, dir du, eine du chirps das Koordinate? Automatisch da rein? Ja, geil, ne? Dann und forstquärst du ins Netz. Via voice du die auch noch, ne? Quatscht also irgendwie am Final rum und dann drin. Ja. Wäre es nicht kultig? Kann man doch machen. Und hier rennt einer im Anzug rum. Ja. Und mit Bärentatzen hoch. Allein denkst du geradlinig. Kannst zwar vom Hölzchen aufs Stöckchen springen, aber das macht es für den Hörer nicht unbedingt interessanter, eher schwieriger. Insbesondere dann, wenn du abschweifst und nicht zum Thema zurückfindest. Lange Monologe sind zudem oft ermüdend. kann also ein Solo-Podcast zum Thema Geocaching, ausgenommen einer Hörbuchlese, dennoch funktionieren? Es gibt zum Thema Geocaching doch eigentlich schon genug und nicht nur brave, sondern auch böse Podcasts. Welches Format könnte die Szene eventuell noch bereichern? Diese Frage trieb mich nicht nur um, sondern auch an. Da waren Ideen zu anderen Themen, aber die hätten thematisch nur eine kurze Halbwertszeit. Aber vielleicht könnte man die ja alle irgendwie unter einer Haube kriegen. Geschichten aus Dosenhausen, einem Ort überall und nirgends. Ein virtueller Lost Place, wiedergefunden und belebt von einer Puppe namens Der Jack. Letzterer vertont verrückt, eigenwillig, ironisch, sarkastisch, zynisch, nicht immer nett, aber auch nicht abgrundtief böse, seine eigene Sicht der Dinge und kommentiert, was immer ihm in den Fokus kommt. Es muss nicht immer Dose sein. Das Ganze quick, nein, es ist schon etwas aufwendiger, und dirty, ohne Blog, aber mit Feed. Ob das Konzept aufgeht oder nicht, wird sich zeigen. Zumindest bin ich wieder am Start. An dieser Stelle vielen Dank an Micha und Herrn Backhaus, die mir einige gute Tipps zuteilwerden ließen, wie ich das blocklose Feed-Problem lösen konnte. Und wer mir einen Kommentar zuteilwerden lassen möchte, kann das via Twitter tun. Oh je, ein Schloss-Account. Macht nix. Eine einfache Follower-Anfrage kann Abhilfe schaffen. Wer das nicht möchte oder an TJs Gezwitscher kein Interesse hat, kann alternativ eine Direktnachricht schreiben. Die geht auch so durch. Unter @travelingjack T groß, J groß, ein Wort. Nochmal _T Reveling Groß J, Egg, Traveling Jack. Damit findet man mich schon. Genug des langatmigen Monologs. Viel Spaß in Dosenhausen mit DJ, wünscht ausnahmsweise TJ. Und Abspann. In Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.